1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße sehr herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird heute relativ spät erst zu uns kommen, so 20, 25 Minuten nach 1. Aber ihr seid da, das freut mich sehr. Und wir haben eine freie und offene Runde heute Nacht auch wieder. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns und schreibt in die Mail auch eure Telefonnummer mit rein. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Heidi. Heidi ist 56. Ja, bin ich mal so ganz neu, nein. Hallo Heidi, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Was geht's bei mir? Vielleicht fange ich mal mit einem Sprichwort an. Es gibt im Deutschen wunderbare Sprichworte, die bestimmte Dinge benennen. Wenn einem irgendwas widerfährt, geht es einem oft an die Nieren. Ja, genau. Oder die Galle läuft einem über, ja, oder genau, der Hals ist einem dick, wenn man wütend ist. Ja. Oder es gibt da so tolle Sachen und ich kann nur aus eigenem Erleben sagen, dass da sehr viel dran ist. Ich bin seit 10 Jahren Dialysepatient und mir ist wahrlich in meinem Leben sehr, sehr viel an die Nieren gegangen. Dass ich scheinbar nicht verarbeitet habe, wie man das möglicherweise hätte verarbeiten können, vielleicht auch mit professioneller Hilfe. Ja. Aber ich bin im Osten der Republik groß geworden. Ja. Da war das nicht so, da wurde dem nicht so großer Wert beigemessen. Ich bin seit frühester Jugend nierenkrank, wurde erst sehr spät entdeckt. Also in meiner ersten Schwangerschaft Anfang 20. Und ich wurde als Hypochonder hingestellt, verlacht. Ich hatte also wahnsinnige Schmerzen. Mir ist schlecht gewesen. Ich musste brechen. Habe also Jahrzehnte wirklich durchgemacht, die nicht toll waren. Aber schon auch aufgrund der das habe ich dann später erfahren. Nicht respektierten Nierenerkrankungen. Ja, sicherlich. Man hat da wohl mal nachgeguckt, aber erstens waren die bildgebenden Verfahren, die man heute hat, noch nicht entwickelt. Und auf dem Röntgenschirm sieht man da so gut wie gar nichts. Ja. Oder hat man damals vielleicht erst recht nichts gesehen. Und da wurde halt ein bisschen rumgedoktert und dann war das halt, dann war das eben so. Ne? Mhm. Und ich solle mich doch nicht so anstellen und das wäre doch alles nicht so schlimm. Mhm. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass ich 2 Schrumpfnieren hatte. Ja. Und diese Schrumpfnieren haben vor 10 Jahren also endgültig ihren Geist aufgegeben. Schrumpfnieren heißt das wirklich so, wie der Name es sagt, dass die zusammenschrumpfen? Die werden immer kleiner. Das Nierengewebe bildet sich in Bindegewebe um. Mhm. Und die Nieren verlieren dadurch ihre Funktion. Und jetzt bist du seit 10 Jahren Dialyse? Seit 10 Jahren an der Dialyse, ja. Und mache dreimal in der Woche 8 Stunden. Ja. 8 Stunden. 8 Stunden. 8 Stunden, aber das ist meine einzige Möglichkeit zu überleben. Ja. Wie sieht das genau aus? Da musst du in eine Klinik fahren? Nee, muss ich nicht. Ich mache das zu Hause. Ach, du machst das zu Hause? Ich bin einer der ganz wenigen Leute, die das zu Hause machen. Wie macht man das zu Hause? Ich mache es alleine. Wie macht man das, ja? Man sticht sich 2 Nadeln in den Unterarm, 2 richtig dicke Nadeln. Ja. Durch die eine Nadel fließt das arterielle Blut in die Maschine. Mhm. Dort wird es sozusagen gewaschen oder gereinigt, also von den Giftstoffen, die ihr normalos über die Niere ausscheidet, beim Pipi machen, sage ich mal. Ja. Dieses arterielle Blut fließt da rein und fließt praktisch durch die Maschine durch. Da sind bestimmte Filtersysteme drin. Das ist eine ganz tolle Technik. Ja. Und fließt dann gereinigt wieder in den venösen Schenkel, also in die Vene wieder und rein. Und diese Maschine steht bei dir zu Hause? Steht bei mir zu Hause, ja, neben meinem Bett, richtig. Die das hat man dir zur Verfügung gestellt? Die hat man mir zur Verfügung gestellt, ganz einfach, weil ich nachweisen konnte, dass ich so billiger bin. So. Ich bin Kassenpatient, ich bin billiger, als wenn ich in ein Zentrum fahren würde. Da würde ich die Taxifahrt bezahlt bekommen. Dort stehen ein paar Leute für mich bereit. Und hier habe ich halt nur die Maschine. Aber die Maschine muss auch viel Kohle kosten, ne? Ja, das bezahlt. Also ich bin einem Dialysezentrum angeschlossen. Ich muss da alle paar Wochen hin zur Kontrolle. Ja. Und dieser Arzt verdient mit mir einen Betrag X pro Woche, den darf ich nicht sagen. Mhm. Und also den gleichen Betrag verdient er mit den Leuten, die in dem Zentrum sind. Na gut, wie auch immer, für dich ist es eine Erleichterung. Für mich, ja, und für ihn ist auch, das, für ihn auch. Ja, ja. Das ist kein Personal, nur hast du gerade am Anfang gesagt, hast Bezug genommen auf die Sprichworte, das geht dann an die Nieren. Ja. Gab es denn außer dieser Nierenerkrankung, die ja nun schlimm genug war, die man ignoriert hat bei dir mehr oder weniger, gab es andere Dinge noch, die dich sehr belastet haben, von denen du heute sagst, dass die auf deine Nieren sich niedergeschlagen haben? Ich habe keine ganz tolle Kindheit gehabt, obwohl beide Eltern Lehrer waren. Aber es gibt da wieder auch so ein Sprichwort, Lehrerskinder passt das, die geraten selten oder nie. Bei mir weiß ich nicht so richtig, wohin das Pendel ausgeschlagen hat. Na jedenfalls, ich war das erste Kind in der Familie und bin nicht gewollt gewesen. Mhm. Und das habe ich auch gemerkt. Schon. Das habe ich auch gemerkt, habe aber habe dann selber noch möglicherweise auch dadurch, weiß ich nicht, ob das damit was zu tun hatte, es hängt alles mit allem zusammen, sagt man immer so schön. Ich habe das erste Mal geheiratet, recht früh, in der DDR heiratete man früh, habe zwei wundervolle Söhne bekommen, dann mit 36 Jahren tauschte mich mein damaliger Mann gegen eine halb so alte junge Frau aus. Gegen wen? Gegen eine 17-Jährige. 17-Jährige? Als ich 36 war. Und war immer schon, also krank, habe aber immer gearbeitet, habe immer voll gearbeitet, habe auch diesen Staat nicht einen Tag auf der Tasche gelegen, habe mich sogar dann noch 1993 selbstständig gemacht, ich habe auch studiert und habe in meinem Beruf selbstständig gearbeitet. Ja. Und, also da kam eine ganze Menge aufeinander. Ja, kommt noch was ganz Schlimmes. Und in dem Monat, als ich Dialysepatient wurde, starb mein zweiter Mann. Ja. An einer Herz-OP in der Charité in Berlin. Also ich habe innerhalb von 4 Wochen die totale Breitseite gekriegt. Und sehr jetzt schön, kommt eigentlich die Krönung. Und das ist eigentlich das, weswegen sowas. Es gibt viele schlimme Schicksale, aber ich denke mal, ich will mich nicht als schlimmes Schicksal hinstellen. Also ich bin nicht verdrossen am Leben, so ist es nicht. Jedenfalls am Todestag meines Mannes habe ich meine Familie informiert, das heißt meine Eltern und meine Schwester, ich habe nur eine Schwester, und kriegte 20 Minuten später einen Fax. Darin hat man sich von mir losgesagt, weil meine bloße Anwesenheit erinnert sie daran, dass sie mir ja eine Lebensspende, es gibt ja die Möglichkeit der Lebensspende aus dem Verwandtenkreis, wenn es passt. Also meine bloße Anwesenheit wurde sie, sie kämen damit nicht klar, sie fühlten sich praktisch von mir genötigt, mir eine Niere spenden zu müssen, und das wollen sie nicht. Ach du lieber Gott. Das war eigentlich dann der... Das ist heftig. Das war der Gipfel. Und die haben meinen Mann vergöttert, meinen zweiten Mann. Also man hat auch sehr, sehr, sehr viel für meine Eltern getan. Und die sind da nicht mal mehr zur Beisetzung gekommen. Das war alles. Wie ist es heute? Ich war nicht wichtig genug oder so. Ja. Wie ist es heute, Heidi, im Moment? Wie geht es dir seelisch heute? Ich habe hier so ein männliches Wesen bei mir. Neben mir liegen, das ist ein Kater. Ja. mein einer Sohn ist Arzt, der andere studiert noch, der ist im Promotionsverfahren im Moment. Ja. Und ich bin sehr, sehr viel alleine, das muss man dazu sagen. Ja. Ich langweile mich aber nicht. Man muss auch wissen, das kann man Freunden auch nicht übel nehmen. Die irgendwann. Aber du hast das Gefühl, dass du es so einigermaßen so seelisch im Griff hast. Jetzt wieder. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, das sage ich ganz ehrlich, den Tod meines zweiten Mannes. Das war wirklich nochmal eine tolle Fügung, dass es überhaupt möglich war. Dann die Dialyse. Ja. Dann hatte ich noch einen Betrieb, den ich dann abwickeln musste, weil ich nicht mehr konnte. Ja. Heidi, es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Okay. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das stabil, also in den Umständen entsprechend stabil weiter durch. Hoffentlich nur sehr viele Jährchen. Naja. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Und schöne Grüße von hier. Und viel Glück und Erfolg für deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ne? Dankeschön, okay. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, und ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Frank, und Frank ist 42. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Domian. Frank, um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Es geht bei mir um Zwänge. Um Zwänge? Zwänge und Ängste, wesentlich um Zwänge. Bitte? Im Wesentlichen um Zwänge. Ja, über welche Zwänge reden wir? Welche meinst du? Kontrollzwänge. Sag mal ein paar Beispiele. Wenn ich das gekocht habe, den Herd ausmache, muss ich daran nachschauen, ob der wirklich aus ist. Frank, du musst irgendwie näher an den Telefonhörer gehen. Ich verstehe dich nicht. Gut. an, ja. Ja, jetzt klingt's besser. Jetzt klingt's besser, okay. Also, nochmal. Zwänge. Okay. Zwänge. So, Kontrollzwänge. Mhm. Wenn ein Herd eingeschaltet ist, ob da wirklich aus ist. Ja. Wenn ich das Haus verlasse, ob die Tür auch zu ist. Ich weiß, was die Tür zu ist, muss aber mehrmals hin und gucken. Ja. In allen Bereichen. Wenn ich das Haus verlasse, wenn ich meine Tasche packe, ob da Schlüssel drin ist, Portemonnaie drin ist, ob es da wirklich drin ist. Ich weiß, was es drin ist, mhm. vom Kopf her, aber irgendwas sagt, es ist nicht drin. Mhm. Ja. Dann auch mittlerweile auch. Noch andere Beispiele, ja. die mir das so verdeutlichen, unter was du leidest? Auch, nachdem ich im Raum Licht ausgemacht habe, muss ich, nachdem auch schaue, Licht aus, obwohl ich sehe, das Licht ist aus. Ja. Muss ich nochmal in den Raum und dann schauen, ob das Licht aus ist. Also obwohl du von einem anderen Raum irgendwie erkennen kannst, dass das Licht aus ist, musst du nochmal hingehen und nochmal richtig gucken, ob es nur wirklich aus ist. Ja. Ja. Mhm. Wie lange hast du das schon? Das habe ich schon lange, seit Teenie-Zeiten, sowas glaube ich, so in kleinen Ausmaßen. Wie lange? Also seit ich 14, 15 bin, glaube ich. Seitdem du 14, 15 bist. Und jetzt bist du 42. Das ist natürlich eine enorm lange Zeit. Was machst du so? Bist du noch berufstätig? Im Moment nicht, nein. Aber du warst es bis vor einer gewissen Zeit? Ja, ich habe zuletzt eine Umschulung gemacht. Mhm. Als was? Wohin? Vor 2 Jahren, als im Elektronikbereich. Ja. Und da hatte ich die Zwänge auch, ich habe es da irgendwie hinbekommen. Früher ging das. Ich hatte immer Rituale, die waren so im Rahmen, ne? Ja. Dass ich das handeln konnte für den täglichen Tag. Und mittlerweile ist es uferlos geworden irgendwie. Was gibt es denn von Ritual, was du mir vielleicht auch noch erzählen könntest, was mir das deutlich macht? Jetzt noch ein Beispiel, oder? Ja. Also eben auch, ja, wenn ich die Tasche packe, ne? Ich meine, mein Geldbörse rein, mein Schlüssel rein und ich weiß, es ist drin, aber ich muss nachschauen, ob es da drin ist. Ja. Diese Umschulung, die du da gemacht hast, wieso ist es dann nicht zu einer Arbeit gekommen? Hast du keine Arbeit gefunden oder liegt es in deiner Erkrankung? Ich habe danach keine Arbeit gefunden. Ja. Im Anschluss. Das heißt, wie viele Jahre bist du jetzt ohne Arbeit? Das dürfen jetzt 2 Jahre sein. Ja. 2,5 Jahre, ja. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Ja. Immer schon? Oder warst du mal verheiratet oder hattest du eine Freundin? Meine letzte Beziehung ging bis vor 1,5 Jahren, ja. Ja. Woran ist diese Beziehung gescheitert? Das waren andere Gründe. Andere Gründe. Beziehungsmäßig, wo wir uns getrennt haben. Hast du denn in all diesen Jahren, in denen du dich jetzt damit rumschlägst, mit diesen Zwängen, schon irgendwann mal professionelle Hilfe gesucht? Ja, ich bin auch beim Arzt sozusagen, wo ich eigentlich regelmäßig hingehe. Und jetzt wollte ich an sich eine Therapie machen, eine stationäre. Mhm. Da gibt es irgendwie so ein Krankenhaus, sowas, die darauf spezialisiert sind. Ja, eine ganze Menge. Allgemein Psychiatrie, das ist nicht so der Fall. Da war ich früher schon mal wegen Depressionen. Ja. Und das ist für Zwänge ist nicht so geeignet. Und dann wollte ich da so stationär was machen, Therapie. Ja. Und, aber ja, das klingt doch ganz gut. Ja. Aber? Dann, weiß ich nicht, bin ich da irgendwie ein bisschen von abgeglitten, weiß ich nicht, so. Ja, ich habe dazu noch Depressionen und dann irgendwie einen Rückschlag oder so. Ich hatte mich gekümmert und Anträge gestellt und dann Krankenkasse so ein unverschämtes Gespräch da gehabt und dann war es für mich wie ein Rückschlag irgendwie. Was heißt das im Klartext? Dass die ganze Sache wieder geplatzt ist, oder wie? Nee, das steht ein bisschen in der Schwebe jetzt. Ach so, weil du da so nicht so dich so klar verhalten hast, wie du dich hättest verhalten müssen und sollen. Ja, ich bin da nicht so am Ball gewesen. Ich hatte da nachgefragt, musste noch Atteste beibringen und die sind mir dann sehr selten gekommen. Das war für mich ein Rückschlag irgendwie, weil ich Komplexe habe und da draus. Mhm. Hast du da auch ein bisschen Angst vor dieser Behandlung? Vielleicht auch ein bisschen. Ja, habe ich mir fast schon ein bisschen gedacht. Ich glaube allerdings, Frank, wenn du so viele Jahre dich damit rumschlägst und du wirst am besten selbst ermessen können, wie schwerwiegend das ist und wie sehr das dein Leben behindert. Es ist ja alles miteinander verzahnt, wenn du sagst, dass du auch unter Depressionen leidest. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen auch zusammen. So stelle ich mir vor, dass dein Lebensgefühl nun gerade nicht das Beste ist. Das kann Genau, genau. Ich weiß gar nicht, wo ich noch lebe im Prinzip. Ja. So, und insofern ist natürlich so ein Anlauf, sich stationär in einer guten Klinik behandeln zu lassen, genau das Richtige. Und da hast du genau das Richtige getan. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance für dich, aus diesem Kreislauf herauszukommen und eine Hoffnung zu bekommen für ein gutes und vielleicht schöneres und entspannteres Leben. Deswegen würde ich von meiner Seite aus dich wirklich sehr ermutigen wollen, das nochmal anzugehen und dann nochmal alles in Bewegung zu setzen, dass du in diese Behandlung gehen kannst. Ja. Ist denn, bitte? Die Zunge sind mittlerweile so weit ausgeartet, dass ich auch, wenn ich Dinge durchlese, Schriftkammer oder so, dass ich das jetzt gar nicht checke, wenn ich das lese. Ah ja. Mein Kopf sagt, das steht da, aber irgendwas sagt mir, es steht nicht da. Mhm. Da muss ich jetzt auch 4-5 Mal durchlesen oder noch mehr oder Rituale machen. Und das ist jetzt ein sehr spezieller, ein krankheitsbedingter Fall, den du jetzt gerade so schilderst. Wie man damit umgeht, das würde ich dir gerne von meinem Fachmann im Hintergrund sagen lassen, Frank. Ja, das wäre echt super. Ja, da ist der Peter heute nach dir, das ist mein Psychologe. Und der kann dir da sicher genau sagen, wie du auch in einer solchen Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, wie du dich da verhalten sollst. Aber lass uns mal einfach so, wir beide verbleiben, dass das Ziel sein muss, dass du in eine stationäre Behandlung gehst. Mhm, ne? Immer mit der Hoffnung, dass es dir wieder seelisch besser geht und dass du ja optimistischer wirst und auch Freude mehr im Leben hast. Ja, aber heute auch wieder so ein Tag heute gewesen und ist für mich auch ein Angang. Ich bin nicht der Große, der in der Öffentlichkeit geht, mal anzurufen heute und da mal deine Meinung zu hören. Ja. Weil ja. Es ruft, hören jetzt Millionen zu und ich bin sicher, da leiden viele drunter. Bestimmt, mit Sicherheit. Sehr tabuisiert das Thema. Ja. Und die Leute, ich kenne ein paar durch Zufall ein paar kennengelernt, die schämen sich unheimlich drunter, weil man schämt sich unheimlich darunter, man fühlt sich minderwertig und absolut. Und ja, ich weiß das, Frank. Aber da muss man sich nicht schämen. Das ist eine Erkrankung, so wie jede Erkrankung, jede andere Erkrankung auch. Da muss man sich wirklich nicht schämen und du hast völlig recht, das betrifft ganz viele Menschen. Und ich ermesse auch und erahne auch, dass das für dich eine große Überwindung war, hier anzurufen. Also Respekt, ja. Finde ich sehr toll, dass du es gemacht hast. Zeigt mir auch wieder, dass du noch eine ganze Menge Elan in dir hast, dass du dein Leben auch verändern möchtest. Und das müssen wir jetzt weitermachen. Und das eine, was dann auch weh tut, man erzählt so nichts drüber, man macht immer hier einen strahlenden Sonnenschein, wenn man irgendwo ist oder so ungefähr. Ja. In einem Wort hat und das Schlimme ist, dass es in der Familie nicht akzeptiert wird. Ne? Ja, ja, das hängt ja alles dann immer noch zusammen miteinander. Das ist für mich ja auch schlimm irgendwie. Lieber Frank, ich finde, jetzt muss eine Fachberatung ran. Und das machen wir im Hintergrund. Das bedeutet, ich bitte dich aufzulegen und dann wirst du von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Mhm. Nochmal. Ich finde es toll, dass du angerufen hast und wünsche dir wirklich viel Erfolg und alles Gute für die weiteren Schritte, die jetzt anstehen. Okay. Auf Wiederhören. Ja, super, danke dir. Ne? Ja, tschüss. Ja, jo, tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer und wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, bitte domian@wdr.de. Hier ist Raimund. Raimund ist 44. Hallo. Hallo, hier ist Raimund. Hallo. Raimund, ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe mich, beziehungsweise meine Freundin und ich haben uns vor 3 Wochen getrennt und wir waren 11 Jahre zusammen gewesen und wir haben uns eigentlich im Einvernehmen getrennt und ich dachte auch am Anfang, das ist in Ordnung so und das ist prima, die erste Woche war auch prima, nur dann kam Karneval und wir hatten eigentlich geplant gehabt, erstmal was zu zweit zu machen, wollten hier und dahin in Köln. Wollte auch selber mit dem Zug gehen und schmeißen, alles mögliche. War natürlich dann alles nicht mehr der Fall. Dann bin ich halt mit einem Freund für eine Woche weggefahren, waren wandern gewesen. Mhm. Ich wollte einfach mal raus. Und das war auch wunderbar, weil ich habe mich mit ihm total gut verstanden und haben auch über die intimsten Sachen und alles Mögliche gequatscht. Mhm. Das Problem war, ich bin dann zurückgekommen in die Wohnung. Und da standen dann schon die Kartons, die waren gepackt. Meine Freundin hat dann auch schon nicht mehr da gewohnt. Und in dieser Nacht bin ich in so ein tiefes, schwarzes Loch gefallen. Das kannte ich von mir nicht. Und ich habe richtig Existenzängste bekommen. Mhm. Das ist jetzt seit Aschermittwoch quasi. Wo ist sie denn im Moment? Also sie hat eine neue Wohnung. Und ist wirklich weg von dir? Die ist wirklich weg. Weswegen habt ihr euch denn getrennt? Wir haben uns getrennt. Eigentlich haben wir schon vor ein oder zwei Jahren uns mal getrennt für eine Woche und das dann wieder gekittet. Und es ging nicht mehr weiter, weil es hat sich totgelaufen. Mhm. Ja, also ich habe noch irgendwie ein Ziel vor Augen gehabt, irgendwie, dass man zusammen entweder irgendwie, weiß ich nicht, eine Familie hat oder auch zusammen eine Ruine aufbaut, so einem Haus oder irgendwo hingeht und irgendwie. Also Kinder habt ihr keine? Nein, haben wir nicht. Nein. Aber die Luft war raus, auf Deutsch gesagt. Genau, die Luft war richtig raus. Und dann habt ihr euch geeinigt, also da hat jetzt nicht einer zuerst den Anlauf genommen, ihr habt euch geeinigt, wir lassen es sein. Ja, letztendlich hat sie es gesagt, aber ich war damit vollkommen d'accord, weil ich wusste irgendwie, die Luft ist raus. Und ich dachte auch schon letztes Jahr daran, irgendwie, es kann so nicht weitergehen. Ja. Ne? Hat sie einen neuen Freund schon? Nein, es hat keiner von uns einen Freund, eine neue Partnerschaft. Ja. So, drei Wochen ist es gerade her. 11 Jahre wart ihr beiden zusammen. Mhm. Weißt du, Raimund, das finde ich das Normalste auf dieser Welt, dass du völlig auf den Zahnfleisch gehst. Ja. Ich habe sowas auch schon erlebt, ist mir genauso ergangen und ging mir auch noch sehr lange so. Mhm. Wenn du jetzt nach 3 Wochen mir hier schon was vorflöten würdest, würde ich denken, was ist denn das für eine? Ja, mein Problem ist irgendwie, ich kann irgendwie, merke ich, überhaupt nicht alleine sein. Dann musst du es trainieren. Ich war auch noch nie alleine gewesen. Dann ist es höchste Eisenbahn, dass du es jetzt lernst. Ja, das ist richtig, genau. Ne? Und das sind halt so Sachen, wo ich dann direkt die erste Nacht danach dachte, irgendwie, es geht jetzt gar nichts mehr. Irgendwie, mir bleibt irgendwie noch, mich umzubringen oder ähnliches. So, naja, so weit wollen wir es jetzt nicht denken. Das denkt man dann immer so irgendwie, aber man meint es ja nicht wirklich ernst. Ich hoffe, dass das bei dir genauso ist. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Bist du berufstätig? Ja. Ja. Hast du einen Beruf, der dir Spaß macht? Ja, im Moment kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Mein Problem ist nämlich, ich bin selbstständig und ich kriege da im Moment überhaupt nichts auf die Reihe. Und was machst du? Ich bin Innenarchitekt. Innenarchitekt, ah ja. Mhm. Weißt du, Raimund, ich meine, das ist der Klassiker. Schwerer Liebeskummer oder Trennungsschmerz. Liebeskummer ist es ja vielleicht in dem Sinne nicht mehr so richtig. Es ist der Trennungsschmerz. Es ist auch die Tatsache, wenn du noch nie gelernt hast, alleine zu leben, dass du dann mit 44 Jahren das zum ersten Mal erlebst. Das ist eine harte Strecke. Ich glaube, das kann man nur auffangen dadurch, indem man sich sein Leben, seine neue freie Zeit gut organisiert. Das mit zum Beispiel die Reise mit deinem Freund zum Wandern ist schon mal eine tolle Sache gewesen. Ja, klar. Dass du dir einfach so ein soziales Netz, ich hoffe, du hast sonst auch noch Freunde um dich herum und Bekannte. Ja, das ist eben recht knapp geworden, weil wie ist das klassisch? Klassisch ist es so, die Frauen knüpfen die Netzwerke und die Männer irgendwie, ja, da kommen heute wieder Leute, ja, okay, finde ich toll. Okay, da musst du anfangen, dir was aufzubauen. Ja, klar. Ja, das ist alles bitter, das ist am Anfang nicht schön, aber es wird es wird erfolgreich sein, ich bin hundertprozentig überzeugt. Mhm. Dass du dir irgendein Hobby, einen Sport oder irgendein Interesse ausguckst, wo du hingehst, wo auch Menschen sind, das ist immer das Allerbeste, wo man mit Menschen in Kontakt kommt. Ja klar, das weiß ich. Ne, wo man feststellt, weißt du, was das Allerschlimmste ist, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, sich hinsetzt und sich im Unglück ergeht? Ja, mein Problem ist, ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich arbeite zu Hause. Ne? Ich stehe auf und sitze am Rechner und soll was hinkriegen. Umso dringender ist es, dass du dann abends, wenn du frei hast, raus. Ja, raus. Ja, ja, klar. Mhm, Also jede Aktion, glaube ich, hilft einem ein bisschen weiter und indem man so intensiv wie möglich versucht, all die schöne Zeit, die man so erlebt hat, erstmal zur Seite zu drängen, dass man sich da gar nicht so reinsteigert und reindenkt. Ja, ja, ja. Mhm. Das sind so, ich glaube, man muss sich immer so ganz viele kleine eigene Aufgaben setzen, um die zu erreichen. Das ist so auch meine Form der Eigentherapie, um dann wieder ein Schrittchen und Schrittchen und Schrittchen weiterzukommen. Dass es dir zwischendurch immer noch schlecht geht und du Einbrüche haben wirst, das ist völlig normal, finde ich. Ja, mein Problem ist die Grundstimmung. Also es ist so wie ein Albtraum, der umgekehrt ist. Ne? Mhm. Ich träume irgendwie, es wäre noch alles so wie sonst und ich wache auf, ich schlafe vielleicht 2 Stunden die Nacht und wache auf und denke, panisch, es ist aber nicht mehr so. Es ist aber nicht mehr so. Ja. Ne? Also es ist eigentlich die nächtliche Panik irgendwie so. Ne? Es ist nicht mehr so. Dieses Aufwachen, genauso wie ein Albtraum umgekehrt. Ja. Also geht nur in kleinen Schritten. Geht nur, indem du dich um Gottes Himmels Willen nicht hängen lässt und dich auch versuchst, nicht zu sehr selbst zu bemitleiden. Das, was du gerade durchmachst, machen alle, haben alle Leute irgendwie schon mal durchgemacht. In allen Facetten. Ja. Und ich bin sicher, wenn wir in einem halben Jahr weiterreden, bist du einen Schritt weiter. Hundertprozentig. Mein Gott, was reden wir? Du, das ist erst 3 Wochen her. Ja. Das ist ja so frisch, das ist doch völlig normal, dass du da auf den Zahnfleisch gehst. Ja, bloß ich hatte ja auch schon ein paar Trennungen irgendwie, da war ich aber nicht 11 Jahre zusammen. Ja, 11 Jahre ist natürlich sehr lang. 11 Jahre ist der Hammer, so für mich zumindest halt. Ich war noch nie 11 Jahre zusammen. Ja. Und dann überlegt man, was war vor 11 Jahren das letzte Mal? Was war ich, wie alt war ich da? Was habe ich da gemacht oder so, ne? Und solche Sachen. Und also nicht zu sehr in die Vergangenheit gucken, sondern mehr nach vorne gucken und in die Gegenwart vor allen Dingen. So. Ja. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, Raimund. Hau rein, das wirst du schaffen. Ja. Ich bin da ganz optimistisch. Haben wir alle geschafft. Okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Und stürz dich nicht zu schnell in eine neue Beziehung. Auch ganz wichtig, finde ich. Ach so, ne? Ja. Ganz wichtig. Nicht, sondern stabilisier dich erstmal selbst so für dich. Ja, okay. Ja, gut. Mein Lieber. Okay. Dann wünsche ich alles Gute und komm gut durch die Zeit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich sehe hier gerade auf meinem Bildschirm, der Vorspann im WDR Fernsehen läuft. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns. Und dann kann ich ja gleich die Zuschauer des WDR Fernsehens auch begrüßen. Und dann sind wir alle zusammen jetzt. Ich begrüße recht herzlich die Zuschauer des WDR Fernsehens. Wir sind heute sehr spät im WDR Fernsehen aufgrund des schlimmen Unglücks hier in Köln. Ihr habt das sicher alle mitbekommen, dass das Stadtarchiv zusammengestürzt ist und eingebrochen ist und ein großes Unglück. Und wir haben natürlich im WDR Fernsehen sehr viel darüber berichtet und dadurch sind die ganzen Sendezeiten etwas verschoben. Aber ihr seid jetzt da, ich freue mich darüber und wir machen weiter. Wir haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen mit einer freien Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Isabel. Isabel ist 23. Hallo Isabel. Ja, hi. Hi. Isabel, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich gehe seit 2 Jahren anschaffen und habe, also ich bin sozusagen selbstständig. Du arbeitest nicht in einem Club? Nee, nicht in einem Club. Und nicht für einen Zuhälter? Nicht für einen Zuhälter, also so das Internet sozusagen. Ich gebe eine Anzeige auf und mache dann Haus- und Hotel-Bürobesuche. Ja. Und ja, merke aber trotzdem, dass es relativ schwierig ist, da wieder rauszukommen, weil man sich dann doch an einiges gewöhnt hat, an die Freiheit. Na, an die Kohle wahrscheinlich auch, ne? Ja, die Kohle, obwohl ich sagen muss, also es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich jeden Tag, auf gut Deutsch gesagt, wie eine bekloppte Acker, sondern... Wirst du denn jeden Tag gebucht? Nee, nicht jeden Tag. Also ich mache so 2-mal die Woche oder so meine Anzeige rein. Ja. Dann meine 3-4 Kunden sozusagen. Wie viel verdienst du so im Durchschnitt bei jedem Mal? Bei jedem Mal, also mindestens 150, unter 150. Ja. Fahr ich nicht los. Ja. Das ist jetzt nicht so der Bereich, ich sag's mal, so Edelhure ist es nicht. Die sind, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Die sind teurer, das ist ja so Mittelmaß. Es gibt dann auch ganz harte Sachen. Also es ist halt auch ziemlich krass. Die Frauen unterbieten sich auch gerade im Internet ziemlich heftig. Also ja. Wo triffst du dich genau da mit deinen Kunden? Ja, teilweise halt bei denen zu Hause, teilweise im Büro. Im Büro? Ja, viele Männer haben dann halt irgendwie abends noch Zeit, sitzen dann noch rum und tun sich dann doch mal... Ehrlich, das machen die keine? Das ist ja abgefahren. Ja, klar, sogar... Muss ich mal hier im WDR aufpassen, wenn hier abends noch jemand so alleine rumsitzt. Wer weiß, was da für ein Besuch kommt. Also namhafte Versicherung, da war ich schon abends. Ja, wir wollen keine Namen nennen. Ich sage keine Namen. Dann bitte nicht. Ja, es ist schon teilweise interessant. Also es hat einerseits die Kohle und natürlich auch die Freiheit. Man kann sagen, heute mache ich nichts. Aber ich will dir mal sagen, ist das nicht extrem gefährlich, wenn du zu Männern nach Hause gehst? Es ist extrem gefährlich. Warum machst du das denn, Mensch? Warum triffst du dich mit denen nicht in einem Hotel? Das wäre doch zumindest ein relativ neutraler Hotel Raum. Hotel auch. Naja gut, die einzige Sicherheit, die ich halt habe, ist eine Freundin, die Bescheid weiß, also die weiß die Adresse und wenn ich mich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht melde, also... Immerhin eine kleine Absicherung. Ja, natürlich, das schon. Aber ich sag mal, so sicher ist es im Hotel, sage ich jetzt mal, auch nicht. Weil wenn du da eine Stunde gebucht wirst und der drückt dir auf gut Deutsch gesagt mal ein Kissen ins Gesicht, Und da hören die eine Stunde lang nichts, kann da auch alles Mögliche passieren. Ja. Also. Isabel, wie bist du vor 2 Jahren, sagst du, du bist jetzt erst 20, nee, 23, wie bist du vor 2 Jahren da reingekommen in dieses Geschäft? Ja, einfach mal so eine Notsituation, halt schon früh von zu Hause aufgezogen, eigene Wohnungen gehabt und ja, wusste dann halt nicht, also überhaupt kein Geld, wusste nicht genau wohin und es musste halt schnell gehen und ja. Sofort. Hast du was gelernt? Nee, ich habe Ausbildung angefangen, aber abgebrochen. Als was? Als Maßschneiderin. Als Maßschneiderin. Gute Ausbildung, guter Job. Ja, schon, aber leider Gottes findet man da nicht. Warum hast du es abgebrochen? Ja, psychische Probleme. Also, ach, psychische Probleme? Halt, ja, ich habe da auch so ein bisschen zu knabbern und... Was sind das für psychische Probleme? Also mir wurde des Öfteren das Wort Borderline in die Ohren gehauen, aber ich weiß halt nicht, ob ich das so glauben soll, weil viele verschiedene Ärzte das gesagt haben, mal nach kurzer Zeit, mal nach längerer Zeit. Der eine sagt, es ist nicht so, der andere sagt, es ist so. Also ich weiß halt nicht, was ich glauben soll. Also war es schon in ärztlicher Behandlung? Ja. Und man hat schon mehr oder weniger Diagnosen gestellt. Borderline ist immer so eine Diagnose, da weiß man nicht so richtig, woran man ist. Das genau, ist so eine Diagnose zwischen den Welten. Das ist so verschiedene Krankheitsbilder, die sich da begegnen. Und genau, okay. Also ich habe mich zwar da schon relativ informiert, soweit es mir möglich war, aber ja, es stimmt einiges. Einiges stimmt auch wieder nicht. Mhm. Ich konzentriere mich halt darauf, das zu bekämpfen, so halt die Symptome, ne? Ja. Halt, die Probleme sind das halt, und dann denke ich angehen. Weiß von deiner näheren Umgebung jemand etwas von deiner Tätigkeit? Ja, meine beste Freundin weiß es. Wie gesagt, die passt doch auf mich auf. Okay, die, ja, ich meine so die nähere Umgebung der Familie zum Beispiel? Ja, mein Stiefvater weiß es. Finde es natürlich nicht so toll, aber kann nicht viel dran ändern, weil bin halt in einem Alter, da kann er mir nicht mehr viel sagen. Und deine Mutter? Ich weiß nicht, ob sie es weiß. Also ich habe meinem Stiefvater gesagt, ich wäre ihm sozusagen, ich fände es nett, wenn er es ihr nicht unbedingt sagen würde, aber ich erwarte es, ich kann es nicht von ihm verlangen. Aber sie hat dich auch noch nie darauf angesprochen? Nee, nicht wirklich direkt. Also der Kontakt ist so mehr oder weniger so, Ja, geh mal davon aus, wenn du es deinem Stiefvater zuerst gesagt hast und nicht ihr, dass der Kontakt dann auch nicht so rosig ist mit deiner Mutter. Nee. Mhm. Nee. Hast du einen Freund? Ich nehme momentan nicht, weil es halt einfach, also ich hatte einen, aber dieses Versteckspiel war einfach zu... Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, es ist für dich schon schwierig, irgendwie da rauszukommen, wenn man sich daran gewöhnt hat, Annehmlichkeiten, und du musst dann nicht so viel arbeiten wie jemand anders für das Geld. Wie fühlst du dich denn bei und in diesem Job? Naja, man muss sich halt, es kommt auf die Einstellung drauf an. Also ich bin generell in Sachen Sex immer offen gewesen, hatte viele Partner, sage ich mal, bin auch einer der Vertreter, der der Meinung ist, wenn man aufpasst und immer halt Kondome, also die nötigen Sicherheitsvorkehrungen trifft, warum denn nicht, auch als Frau? Mhm. Ja, gut. War noch und nicht so, jetzt besonders schlecht, so fühle ich mich nicht, also irgendwie abgewertet oder... Nein, nicht. Ich frage nicht, wie du dich empfindest von außen, dass dich jemand abwertet, sondern wie du dich fühlst im Moment. Fühlst du dich in deinem Leben wohl? Nee, nicht so unbedingt. Wie gesagt, ich will halt gerne aufhören, weil ich doch merke, dass der Stress einfach zu groß wird, dass ich diesen Stress einfach nicht mehr aushalte. Was macht den Stress aus? Den Stress macht das Versteckspiel aus, die Angst, verdiene ich was, verdiene ich nichts. Das ist ja auch immer, die Grenze nach oben ist offen, das ist toll, aber nach unten natürlich auch. Ne? Man hat kein festes Einkommen. Und das ist schon ganz schön belastend, wenn man jemand ist, der eigentlich auf Sicherheit nicht steht. Ja. Vor wem versteckst du dich denn am meisten, wenn du sagst, der Stress des Versteckspiels? Naja, eigentlich vor jedem, weil wer akzeptiert es schon, beziehungsweise jedem, dem man erzählt, dass man das macht, der reagiert natürlich erstmal abweisend, beziehungsweise schockierend. Und man bindet halt nicht jedem auf die Nase. Und wenn dann wieder kommt, du kannst die ganze Zeit feiern gehen, woher hast du dann das Geld? Da musst du dir irgendwas aus dem Ärmel saugen und das ist halt schlecht. Wobei ich jetzt so mal schnell im Hinterkopf durchgerechnet habe, das sind jetzt bei dir ja nicht so extreme Summen, dass du im Luxus schwelgst. Das ist ja nicht der Fall, ne? Nee, so extrem ist es nicht. Aber wenn man arbeitslos ist, sollte man trotzdem nicht am Wochenende mal 150 Euro verfeiern können. Also wenn die Leute denken, sie ist arbeitslos. Zudem gibt es ja das große Problem, wenn du dich wieder irgendwie neu verlieben solltest, Dann müsstest du auch Versteck spielen oder dann geht die Lügerei los und du bist wieder in neuen Unannehmlichkeiten. Neue Unannehmlichkeiten, und das ist ja natürlich die blödeste Basis für eine Beziehung, beziehungsweise überhaupt keine Basis für eine Beziehung. Ne? Also in den meisten Fällen ist das der Killer. Ne? Es gibt Ausnahmen, wo das funktioniert, aber das sind, glaube ich, wirklich große Ausnahmen. Ja, Mensch, ja. Isabel, wenn du das so empfindest, sind das, finde ich, alles Warnsignale deiner Seele, deines Körpers, dass du sagst, das ist nicht meine Welt und nicht mein Weg, ich muss da weg. Ja, das auf jeden Fall. Dann musst du da auch weg und dann musst du dich auch anstrengen, da rauszukommen. Und da musst du auch mit deinen erst 23 Jahren, die versuchen, ein bisschen ein Konzept für deine Zukunft zu machen. Du hast es dir ja relativ leicht gemacht bisher. Ja, natürlich. Das ist der faulste und einfachste Weg. Ich habe jetzt glücklicherweise momentan gute Ansprechpartner, was das angeht. Genau. Also es gibt ja so Aussteigerprogramme für Huren. Kennst du das? Ja, genau. Ich bin in einem Hydra. Genau, wunderbar. Da bist du schon mal sehr gut aufgehoben. Daneben müsstest du dir Gedanken machen, wie es weitergeht. Ja, na, so ein paar Zukunftsperspektiven sind auf jeden Fall da. Und das ist, gibt es denn so ein bisschen Träumerei, Spinnerei, was du gerne beruflich machen würdest, wollen, wo, was auch? Ja, eventuell sozialer Bereich wäre eine Idee. Ja. Halt vielleicht Heilerziehungspflege. Ich habe schon im sozialen Bereich gearbeitet. Sehr gut, ja. Was für einen Schulabschluss hast du? Erweiterten Haupt, also. Ja, Also zumindest einer. Also, Isabel, ich will dich da nur wirklich sehr, sehr, sehr zu ermutigen. Raus aus dem Job. Es gibt Frauen, die das hundertprozentig irgendwie mit sich auf die Reihe kriegen. Okay, muss man respektieren. Aber sobald auch nur ansatzweise da irgendeine Bedenklichkeit besteht, und die ist ja bei dir gegeben, raus. Ja. Du tust dir nicht gut und deinem Leben nicht gut. Und wenn du eh schon auch ein bisschen psychische Probleme hast, wirst du das dadurch verstärken, sicher noch. Ja, es war halt auch schon eine Idee gewesen, dass ich gedacht habe, vielleicht ist es ja auch so eine Art der Selbstzerstörung, beziehungsweise auch wieder so ein, aber das muss man dann, denke ich, in der Therapie mehr rausfiltern. Da kann man jetzt viel philosophieren und überlegen. Und, ja, ich meine, das wäre sicher noch eine gute Parallelmaßnahme, wenn du in eine richtige Psychotherapie gehen würdest. Ja, na, das ist auf jeden Fall ein langfristiges Ziel angesetzt bei mir. Hast du denn, das wollte ich dich gerade schon fragen, hast du in Sachen Sexualität früher oder ganz früher mal etwas Schlimmes erlebt? Nee, das nicht. Das nicht, Gott sei Dank. Geblieben. Möchtest du vielleicht bezüglich so Therapieformen, was man also machen kann, noch eine Beratung von meinem Psychologen haben? Ja, das wäre ganz nett. Ja, das machen wir doch sehr gerne. Das kann nicht schaden. Dann hast du schon mal Infos, welche Art der Therapie du vielleicht anpeilen könntest und so weiter. Genau, da also, gibt's ja verschiedene. Ganz viele Sachen, ja. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil manches ist für einen wirklich nicht geeignet und dann bringt's gar nichts. Und da ist gute Information hat man sehr wichtig. Eine Negativerfahrung und dann bringt's einem auch wieder nichts. Genau, ganz genau. Gut, Isabel, dann legst du bitte auf, wirst von Peter, meinem Psychologen, angerufen und ich wünsche dir einen guten Start in ein anderes Leben, sagen wir es mal so. Gut, und ja? Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Okay, ciao. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema der Tag X. Ich möchte gerne mit euch über einen ganz besonderen Tag eures Lebens sprechen. Ein Tag, der euer Leben vielleicht verändert hat. Ein Tag, den ihr niemals wieder vergessen werdet. Oder ein Tag, auf den ihr vielleicht auch schon lange wartet. Also, ich kann als Stichwort mal sagen, der Tag X kann eine besondere Diagnose sein. Der Tag X kann ein Schockerlebnis sein. Der Tag X kann ein Unfall sein, ein Todesfall oder vielleicht auch ein Lottogewinn. Etwas ausgesprochen spektakulär Positives. Wer weiß es. Der Tag X, das ist unser Thema morgen. Also ein ganz besonderer Tag, der euer Leben verändert hat. Wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, dann meldet euch. Morgen ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Jetzt weiter mit unserer freien Themen und offenen Themennacht. Und ich bin verbunden mit der Ursula. Ursula ist 58. Hallo Ursula. Ja, hallo Domian. Hallo Ursula. Was ist dein Thema? Ja, bei mir ist ja quasi schon der Tag X. Darum geht's eigentlich auch. Erzähl. Ja, es geht eigentlich um den 14. Februar. Ja, in diesem Jahr? Nein, vor 2 Jahren. Ja. Da ist mein Sohn tödlich verunglückt, beziehungsweise verunglückt worden. Der hat als Straßenwärter auf der Autobahn gearbeitet und ist von einem LKW mitgenommen worden. Ach du lieber Gott. Der am Steuer eingeschlafen ist. Ach du lieber Gott. Ja, das war dann... Ja, als Straßenwärter. Als Straßenwärter. Also da war eine Baustelle und der hat irgendwie aufgepasst. Nein, der hat das, wurde das riesengroße Schild, wo es heißt, rechts, links dran vorbeifahren, das wurde, hat er angehangen an seinem LKW. Ah ja. Mhm. Ja, und da ist der ungebremst reingefahren. Und das Schild stand anschließend auf der Mittelleitplanke. Ich gehe davon aus, dass dein Sohn direkt verstorben ist. Ja. Ja, bei der Wucht, die da passiert ist. Ja. Wie alt ist dein Sohn geworden, Ursula? Er war im 34. Lebensjahr. Im 34. Lebensjahr. Ja. Das ist ja ein unfassbarer Schock für die Familie und für die Mutter, als Mutter. Ja. Wie hast du die Nachricht erfahren? Ja, durch mein Sohn hatte mir das gesagt, mein ältester Sohn hat es mir gesagt. Der war natürlich auch geschockt, nur wir wollten auch an dem Tag noch den 30. Geburtstag von meiner Tochter feiern. Drei Kinder gibt es? Drei Kinder gibt es, ja. Mhm. Gab es. Gab es, ja. Ja, die Mitte ist weg. Mhm. Mhm. Also der Älteste und die Jüngste habe ich noch. Mit dem Ältesten lebe ich zusammen im Haus. Ja. Als der älteste Sohn dir das gesagt hat, das kann man doch wahrscheinlich gar nicht glauben im ersten Moment, oder? Nee, im ersten Moment glaubt man es nicht. Man weiß ich nicht, irgendwo ist ein tiefes Loch und man will einfach nur reinfahren. Mhm. Hatte dein Sohn auch Familie schon? Familie, nein, Frau ja. Frau ja, keine Kinder. Ja, war verheiratet. Mhm. Nee, Kinder nicht, Kinder wollten sie beide nicht. Ja. Hast du die Gelegenheit gehabt, dich dann nochmal von deinem Sohn zu verabschieden? Das heißt, ihn nochmal zu sehen? Gar nichts. Nachdem er verstorben war? Nein, gar nichts. Warum? Der ist weggekommen zur Untersuchung, da von der Kripo aus. Und dann haben die anschließend gesagt gehabt, also das hat wohl zu lange gedauert und er hat länger als 8 Tage über der Erde gestanden und das geht nicht. Da kann man sich nicht verabschieden. Ist nur noch die Urne. Aber mit der Urne kann man sich nicht verabschieden. Das heißt, die haben euch keinen Zugang gewährt, nochmal den Verstorbenen? Der ist direkt von der Kripo zum Krematorium gekommen. Das habe ich auch noch nie gehört so. Ja, es war aber so. Oder wollte man euch vielleicht den Anblick nicht zumuten, dass er so sehr verletzt war? Die hatten erst gesagt gehabt, er hätte keine Verletzung. Also so hat man, in den Glauben hatte man uns gelassen gehabt. Meine Schwiegertochter wusste das auch nicht anders. Ein halbes Jahr später haben wir dann in der Zeitung gelesen, also da hat dann eine große deutsche Zeitung mit 4 Buchstaben, die hat dann drin gestanden gehabt, also dass er bei dem Unfall doch ein Bein abgerissen hatte. Mhm. Das hatten wir vorher aber nicht gewusst. Dennoch hätte man das ja arrangieren können, dass die Familie nochmal zu ihm geht. Ich bin darüber sehr entsetzt und sehr erbost, muss ich ja sagen, dass man euch so einfach das hinterrücks alles so erledigt hat. Ja, nee, da konnten wir nichts dran machen. Mhm. Man hat euch vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja. Ja, und wahrscheinlich in dem Moment, man ist selbst so geschockt, besteht man ja vielleicht auch gar nicht darauf und weiß gar nicht, wohin man sich wenden soll und was man sagen soll und so weiter. Ja, verabschieden, das hätten wir uns schon gerne. Das glaube ich. Das glaube ich. Das heißt, irgendwann kam dann die Urne und das war dann dein Sohn. Ja. Mhm. Also da hat man auch irgendwie, weiß ich nicht, auf der Beerdigung war ich irgendwie leicht teilnahmslos. Also es war nicht mein Sohn. Mhm. Das war einfach nur so ein kleines Teil und... Ja. Das war wahrscheinlich komplett irreal für dich. Unwirklich. Ja, war unwirklich. Dass da dein Sohn nun drin sein soll. Ja. Mhm. Du hast im Nachhinein erfahren, dass er das Bein verloren hat. Mhm. Wie war das nochmal schlimm, dass du das erfahren hast? Oder? Das war eigentlich das Schlimmste. Magst du es mal erklären? Ja, die haben von den Straßenwärtern haben die so ein Ehrengrab, beziehungsweise so ein Ehrenmal, auch in der Nähe der Autobahn. Mhm. Und da ist dann so eine Plakette gemacht, so, Entschuldigung. Ja, ich verstehe. Und also habe dieser Plakette, diese Beisetzung im Prinzip im zweiten, da hat das dann in der Zeitung gestanden. Ach so. Das heißt, da steht irgendwo an der Autobahn jetzt so ein kleines Kreuz oder so ein... Nein, das ist ein Ehrenmal und zwar sind da alle Straßenwärter, die die quasi im Dienst ihr Leben gelassen haben, die sind da in so Plaketten. Das ist aufgebaut im Prinzip wie eine Straßenbahn, wie eine Autobahn ins Jenseits. Das sind so einzelne Täfelchen. Ach so. Sieht dann aus wie so ein Mittelstreifen, so unterbrochen. Und dann mittendrin läuft so ein Streifen und der geht dann nach oben. Und dieses Denkmal ist irgendwo in der Nähe einer Autobahn, an einer Autobahn? Ja. Ah ja. Ja, ein bisschen weiter von hier, aber ich bin trotzdem hingefahren, ich habe mir das angeguckt und ich finde es eigentlich schön, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist natürlich schlimm, wenn man dann, wenn dann nochmal in der Zeitung berichtet und dann erfährt man wieder. Ja, halbes Jahr später. Das ist im Februar passiert und im November stand es dann in der Zeitung. Was ist denn aus diesem, ich sag's mal, dem Täter geworden, der dafür verantwortlich war? Der sitzt 4,5 Jahre im Knast. Der sitzt 4,5 Jahre im Knast. Also es war nicht das erste Mal, dass das passiert ist, ne? Hatte der noch Alkohol getrunken? Nein, der hat wo geschlafen am Steuer. Der hatte wohl einen Sekundenschlaf. Ich weiß nicht, ob der Zeit überschritten hatte oder wie auch immer. Ja. Keine Ahnung. Da habe ich nichts von erfahren, weil das ein anderer Bezirk war. Und dann läuft das nicht über unsere Zeitung, dann läuft das über eine andere Regionalzeitung. Ach so, da gab es dann ja sicherlich natürlich gab es ein Gerichtsverfahren, einen Prozess. Das gab es, ja, einen Prozess hat es gegeben. Da warst du aber nicht dabei. Da wussten wir nichts von. Ach so. Das haben wir so gar nicht mitgekriegt. Meine Schwiegertochter war auch nicht da. Die hätte ja auch daran teilnehmen können, aber sie sagt, das wollte sie nicht. Stichwort deine Schwiegertochter, also die Frau deines verstorbenen Sohnes. Wie ist der Kontakt heute nach 2 Jahren? Ja, der ist eigentlich noch ganz gut. Der ist noch ganz gut? Ja, der ist auch noch ganz gut. Du hast dich Abschied nehmen können. Die Beerdigung war für dich völlig unwirklich, weil du nicht verstanden hast, dass das dein Sohn ist, der dort vorne stand. Ja, es war im Prinzip eine Trauerfeier und nichts mehr. Ne? Die Urne hat man irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht registriert. Ne? Ja. Wie ist es denn dann heute, wenn du zum Friedhof gehst und an seinem Grab stehst? Unwirklich. Also ich habe immer gesagt gehabt, wenn ich zu dem Ehrenmal fahre, da ist er eher als auf dem Friedhof. Ah ja. Also da ist er in der Nähe von der Autobahn, das ist im Prinzip sein Revier. Ne? Ja, dann würde ich an der Stelle, wenn dir danach ist und wenn du auch so mit ihm Zwiesprache üben möchtest, dann würde ich da eher hinfahren. Ja, sind immer 140 Kilometer, ne? Ach so. Von mir aus. Wenn jemand so plötzlich aus dem Leben gerissen wird, von einem weggerissen wird, dann ist es ja oft so, dass man denkt, oh Gott, ich hätte so gerne noch mit dem dieses und jenes besprochen. Oder ja, vor allen Dingen, er ist einen Tag vorher hier gewesen und hat zu mir gesagt, schließen Sie es morgen, Mama, ne? Und wir wollten an dem Tag wollten wir quasi den Geburtstag meiner Tochter feiern. Die an dem Todestag ist sie 30 geworden. Also das kam jetzt alles noch zusammen. Und die Uhrzeit selber war genau das Gleiche. Das ist mittags gewesen. Der ist im Prinzip, sie ist geboren, 3 Minuten später starb er, ne? Ach so, ja. Das war dann auch noch so die Uhrzeit rum, ne? Du hast 3 Kinder, sagst du. Ja. Oder hattest 3 Kinder. Hattest du zu ihm eine besondere Bindung? Ja, eigentlich ja. Eigentlich auch, ja. Also auf jeden Fall eine gute Verbindung. Ja, es war in Anführungsstrichen eigentlich ein Wunschkind. Ah ja. Wie die anderen beiden sind mehr irgendwie durch Unfall gekommen. Ach so. Ja. Bei dem habe ich 7 Monate gebraucht, bevor ich überhaupt schwanger wurde. Ja. Also der sollte unbedingt sein. Ne? Ich habe immer gesagt, ein Kind wollte ich nicht. Ich wollte wenigstens 2 Kinder haben. Ne? Und wo ist der Vater der Kinder? Ja, der hat sich ein Jahr vorher das Leben genommen. Der hat sich ein Jahr vorher das Leben genommen? Bevor der hat sich ein Jahr vorher das Leben genommen. Bevor dein Sohn verstorben ist? Ja. Mein Gott. Ja. Da hat es dich aber... Den habe ich gefunden am Strick. Bei euch in der Wohnung? Ja, in meiner Wohnung. Ach du lieber Gott. Ja. Ursula, da hast du es aber doppelt abgekriegt vom Schicksal. Ja, der ist psychisch krank geworden. Der war immer am Arbeiten. Der war jetzt 62 und ist dann insolvent gegangen. Und Arbeitslosengeld ging ja noch. Und dann mit einem Mal hieß es, erst sollte er Arbeitslosenhilfe kriegen. Da sagt er, dann könnte er ja bis zur Rente durchstehen. Und dann hieß es ja mit mal, es gibt keine Arbeitslosenhilfe mehr, es gibt Hartz IV. Das hat er nicht verstanden, mit Hartz IV kann man nicht leben. Und der ist allerdings schon ein Jahr vorher in Rente gegangen, aber das hat er nicht mehr verstanden. Die Rente war ja nur noch die Hälfte wert. Ja. Es war ja keine D-Mark mehr, es war ja der Euro und das hat er nicht mehr gehabt. Und du hast ihn gefunden bei euch in der Wohnung? Ja, auf dem Rosenmontag. Auf dem Rosenmontag. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt. Im Prinzip 39 Jahre später. Wie bist du jetzt in der letzten Zeit mit diesen beiden schweren Schicksalsschlägen zurechtgekommen und umgegangen? Ja, ich hatte ja damals, nachdem mein Mann verstarb, habe ich ja so eine, ja, irgendwie so einen Klinikaufenthalt gehabt, so eine Therapie. Mhm. Und das ging eigentlich. Also bei meinem Mann, das ist eigentlich im Prinzip im Hintergrund gegangen. Ich habe immer gesagt, mein Mann, den habe ich mir selber ausgesucht, aber das Kind ist ein Teil von mir gewesen. Mhm. Also, aber dennoch, wenn du eine Therapie gemacht hast und das einigermaßen stabilisiert hast wieder in dir und dann kommt der neue Schicksalsschlag, dass das Kind tot ist. Ja, da war ich gerade in so einer Trauerbegleitung noch drin, in so einem, so, weiß nicht, wie so ein Seminar oder sowas war das. Ja. Und ja, das war die Trauerbewältigung von meinem Mann, die, ja, der ist dann gleich in meinen Sohn mit reingelaufen. Aber würdest du sagen, dass die Trauerbewältigung für deinen Sohn bis heute nicht abgeschlossen ist? Nee, die ist nicht abgeschlossen. Hm. Die ist nicht abgeschlossen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, Ursula, was du erzählst. Wirklich. Also den Mann so zu finden und dann den Sohn auf die Weise zu verlieren, das ist schon sehr schlimm. Ich meine, bei meinem Mann habe ich nur gesagt gehabt, auf der einen Seite war ich froh, dass ich es war, denn die Kinder waren selber, der Älteste, der war selber noch mit im Karnevalsumzug und alles. Hm. Und auch der jüngere Sohn war noch mit dabei und die sind dann wurden abends nach Hause und hat unser Junge den Schlüssel verloren und ist wieder zurück und zum Fundbüro und alles, ob der Schlüssel abgegeben wurde. Ja. Und in der Zeit bin ich dann nach Hause gekommen und habe ihn dann gefunden. Ansonsten hätte ihn sonst meine anderen Söhne und mein Enkelkind gefunden. Mhm. Also da war ich schon froh, dass ich es dann war, dass die Kinder das nicht mitgekriegt haben. Ne? Liebe Ursula, ich würde dir auch sehr gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja. Vielleicht können wir dir doch noch mit Rat und Tat ein wenig zur Seite stehen und dir ein wenig helfen. Das würde mich sehr freuen. Ja, das würde mich auch freuen. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Ja. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Ursula. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hier ist Anne. Moment. Hier ist Anne. Hallo, Anne. Hallo. 47. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Anne? Mein Mann, mit dem ich seit 22 Jahren verheiratet bin, hat mir am Wochenende gestanden, dass er sich zu Männern auch hingezogen fühlt und wollte von mir jetzt praktisch ja die Absolution, dass es für mich in Ordnung ist oder wie auch immer. Also angeblich hat er noch nie ein Verhältnis gehabt, aber er strebt es an, weil er nicht mehr glücklich in seiner Haut ist. Das ist wahrscheinlich für eine Ehefrau ein Megaschock. Ja, ich bin verängstigt. Das glaube ich. Oder ich habe nichts gegen Homosexuelle, aber es muss nicht mein Mann sein. Ja, ja. Ich habe auch Bekannte, die homosexuell sind. Ich habe keine Vorurteile. Aber ich dachte eigentlich bis dato, ich denke, wenn jemand Außenstehender uns sah, dachte immer glückliche Ehe, zwei Kinder, tralala. Du hast gerade gesagt, er hat angeblich noch keine Erfahrung gesammelt. Du ganz glaubst, ja, glaubst es ihm nicht? Doch, ich glaube es ihm schon. Wie erklärt er dir das denn? Wie alt ist er? 45. Wie erklärt er dir das denn, dass er nun jetzt so auf die Idee gekommen ist oder das bemerkt hat? Er sagt, er hatte diese Neigung schon als Jugendlicher, hat es aber verdrängt. War sehr glücklich, mich kennenzulernen und eine Familie zu haben und konnte das immer erfolgreich verdrängen, aber jetzt geht's halt nicht mehr. Ich habe dann gesagt, ja, weil mein Mann ist sehr attraktiv, sehr jugendlich, läuft Marathons und also ist ganz ein toller Mann. Und ich habe gesagt, ist es die Midlife-Crisis? Er hat gesagt, ja, kann schon dadurch ausgelöst sein, dass ich denke, kann es gewesen sein. Schaut er sich im Internet nackte Männer an? Sowas, weißt du das? Nee, denke ich nicht. Er hat einen Kurs belegt vor kurzem, einen Sprachkurs, hat da einen Kommilitonen kennengelernt, war danach was trinken, was ja auch nichts Verwerfliches ist. Und derjenige sagte halt auch, bist du verheiratet, hast du Kinder, bla bla bla, sagt derjenige, ja, ich bin verheiratet, aber ich werde mich von meiner Frau trennen müssen, weil ich homosexuelle Neigungen habe. Und er, ach so. Genau wie bei mir. Ach so, das war vielleicht das zündende Moment, dass der Mann, der ihm das offenbart hat. Wahrscheinlich. Und was er ich weiß ja nicht, was er von mir verheimlicht hat. Ich konnte auch nach dieser Offenbarung nicht mit ihm streiten. Er tut mir leid. Ich, Wie mag stellt, ich liebe ihn, alles. Mhm. Wie war denn eure Ehe bislang, auch so sexuell in der letzten Zeit, okay? Es war für mich wenig Sexualität, ja. Aber ich dachte immer, das ist für ihn normal, weil ich eben merke, er nimmt sich das sehr zurück. Mhm. Und ja, ich habe vielleicht zu wenig da gebohrt, weil ich hab gedacht, manches andere ist nach vielen Jahren wichtiger. Klar. Aber es war nicht so, dass der totale Stillstand war. Aber was ist normal nach so vielen Jahren Ehe? Ja, ich natürlich. Weiß es nicht. Ja. Ich hatte vorher noch keine Ehe. Ich habe nur ihn. Ja, da kann man, glaube ich, auch keine Aussage machen, was da richtig. Normal ist nach 20. Dass das natürlich ein bisschen nachlässt, das ist vielleicht sogar normal. Soweit kann man sich vielleicht einigen. So, wie stellt er sich das denn jetzt vor? Wie soll denn das gehen? Will er jetzt? Er weiß es selber nicht, aber er ist sehr treu, wie soll ich sagen, Treue ist ihm ganz arg wichtig, also er hätte auch nie akzeptiert, wenn ich jemand anderen gehabt hätte, also als wir noch nicht verheiratet waren, hat er schon mal gesagt, also küssen ist schon Fremdgehen, das fand ich damals schon ein bisschen befremdlich, aber gut. Also ist er strenger als du? Ich habe mich strikt daran gehalten und ich denke, er auch. Nun stellt sich ja auch die Frage, was heißt das? Es gibt ja dann nun auch viele Facetten, wie ein verheirateter Mann vielleicht eine Sehnsucht nach einem anderen Mann haben kann. Ja. Die Frage ist, ist es so, dass er sich sogar in einen Mann verlieben könnte? Ja. Ist es nur das Interesse an einer sexuellen Erfahrung? Nein, wenn, dann muss es auch emotional sein. Ah, es muss emotional sein. Er ist mega empfindlich. Er hat sich aber nicht in diesen Mann verliebt. Ich denke schon. Ah. Aber er sagt, er fühlt sich wohl bei ihm. Aber ich glaube, dass da noch nichts war. Also ich glaube, das. Aber die haben Kontakt miteinander. Wer? Die haben Kontakt miteinander, die beiden. Ja. Ja. Das ist der Mann, der ihm offenbart hat, dass er auch schwule Gefühle hat und seine Frau verlassen will. Und dieser Mann, der ihm das offenbart hat, der hat auch sonst keinen anderen Partner. Nein, aber schon sexuelle Erfahrung. Also homosexuelle Erfahrungen. Ah, das heißt, also der ist sogar ein Konkurrent für dich plötzlich aufgetaucht. Ja, klar. Der aber und ich denke auch, mein Mann wollte von mir so, Absolution, dass er das, ich kann es nicht, ich bin verzweifelt, es war erst am Samstag. Also Anne, ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Letztendlich ist es auch fast egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Nein, mit einer Frau kann ich mich messen, aber mit einem Mann. Nee, wenn er sich in eine Frau verknallt hätte, könntest du dich auch nicht mehr messen. Okay. Also weißt du, letztendlich, gut, das ist jetzt noch ein speziellerer Ansatz, Fall. Ja, klar, gut. Hast du recht. Aber wenn da jetzt wirklich Gefühle im Spiel sind und der sich angefangen hat, in diesen Mann zu verlieben, habt ihr den ganz klassischen Konflikt, dass jemand in einen anderen Partner verliebt ist. Dann ist das wirklich auch noch egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Was dann? Was macht man dann? Ich weiß nicht, wie er das seinen Kindern oder unseren Kindern sagen will. Das ist jetzt erst, wie alt sind die Kinder? 16 und 20. Ja gut, den kann man das leicht erklären. Naja, mein Sohn hasst Schwule, also ich finde das immer ganz schlimm. Ja, also dann muss er lernen, dass er keine Schwulen hassen soll. Das ist schon schlimm genug, wenn er Schwule hasst. Solltest du gegenarbeiten als Mutter. Aber anderes Thema. Habe ich immer, aber ich habe auch nichts gegen Schwule, aber nicht, dass mein Mann schwul ist. Ja, und nur vor allen Dingen nicht, dass dein Mann sich in jemand anders verliebt. Dann ist die wirklich die Frage, wenn dein Mann auch so korrekt ist und sich so fair verhält und so streng mit sich, dann wird er eine Entscheidung treffen müssen, was er will. Will er mit dem Mann zusammen sein oder will er mit dir zusammen sein? Also er leidet bestimmt auch. Auf beiden Hochzeiten kann er nicht tanzen, finde ich. Ja, weil er weiß ja auch nicht, ob ihn diese Sexualität mehr erfüllt. Ja. Mhm. Weil er kann ja nicht nur schwul sein, dann ist es ja bisexuell für mich. Und er weiß ja nicht, was ihn da erwartet. Mhm. Jetzt ist die große Frage. Ich denke auch, dass er ist ja sehr extrem wählerisch und. Jetzt ist die große Frage, ob du so ein großes Herz hast, dass du sagst, okay, ich gebe dem erstmal ein bisschen Freilauf, dann soll der sich ausprobieren, in der Hoffnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das kann man gar nicht verallgemeinern. Einer kann das, eine Ehefrau, die andere sagt, ich kann es nicht. Also er war die letzten 4 Monate so eklig zu mir wie noch nie, weil er eigentlich mich provozieren wollte. Es wäre bestimmt sicher vielleicht auch eine Variante, dass man eine Trennung auf Zeit mal vornimmt. Dann schützt du dich vor der permanenten Verletzung und er hat für sich die Möglichkeit, für sich ins Reine zu kommen. Mhm. Liebe Anne, meine Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir, da ist allgemeiner Rat sehr schwierig, sehr schwierig. Ich wünsche dir da ein gutes Händchen, dass du das für dich und für euch gut handelst, das Ganze. Schwieriger Fall. Ich habe wenig Ahnung. Ja, lass dir nicht zu viel gefallen. Letztendlich ist es irgendwann eine Entscheidung, er oder du. Anne, ich muss Schluss machen. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. In der Technik, Volker Thake. Morgen heißt unser Thema der Tag X. Ich möchte gerne mit euch über einen ganz besonderen Tag reden, der euer Leben definitiv verändert hat. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir wieder da.